Kannst du denn Italienisch? Si, si, ja, bist halt schon. So manches Wort, es hört sich aber ganz schön komisch an. Traktor heißt Trattore und sich gern hom amore. Ciao, Bella heißt schön und tut da Gas auf den Tisch oben stehen. Baciore heißt Bussen und Coccole Kuscheln. Hagaudi nennt sich Rambazamba und unsere Berge sind Montagna. Doch einer flüstert mir ins Ohr, das Wort ist kenn ich nicht, dass er heute so gern Diffigiano tät. Diffigiano, Diffigiano, ole ola, ole ole, Diffigiano. Diffigiano, das Leben ist so schön. Diffigiano, Diffigiano, ole ola, ole ole. Ein bisschen Glühwein mit die Wimpern, so rennt bei uns der Schnee. Diffigiano, Diffigiano, ole ola, ole ole. Diffigiano. Dabei. Amoroso hast verliebt, dann komme aus der Schmiede zirkt. Possibile, das hast vielleicht, das Körper, das ihn langsam reicht. Doch einer flüstert mir ins Ohr, das Wort ist kenn ich nicht, dass er heute so gern Diffigiano tät. Diffigiano, Diffigiano.